selber Marsch. Hinter der Trommel her trotten die Kälber das Fell für die Trommel. Liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie heben die Hände hoch, sie zeigen sie her. Sie sind schon blutbefleckt und sind noch leer. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie tragen ein Kreuz voran auf blutroten Flaggen. Das hat für den armen Mann einen großen Haken. Der Metzger ruft, die Augen fest geschlossen, das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit.